haben sie dir auch erzählt, dass Geld nicht alles wäre, zählt. Haben sie Moral gepredigt, für mich hat sich das lang erledigt. Sei nicht blind, mach die Augen auf, denk scharf nach, du kommst schon drauf. Besonderes hat wie jeder weiß nun einmal seinen teuren Preis. Und kannst du diesen Preis nicht zahlen, sind das deine eigenen Qualen. Mich geht das gar nichts an, weil ich mir alles leisten kann. Ich bin reich und ihr seid arm, euch ist kalt und mir ist warm. Ihr seid langweilig und gleich, ich bin anders, ich bin reich. Manche sind halt eben gleicher und ich bin reicher. Das ist wunderbar, das ist so wunderbar, wenn man alles haben kann, was man sich nur vorstellen kann. Verkäufer kriegen schon einen Streifen, sollte sie mein Blick nur streifen. Ich bin einer, der Teures wählt, keiner, der die Epson zählt. Massenzugschneider, Juweliere, allen, denen ich was spendiere, loben meine Eleganz, meine extraordinäre Vaganz. Komm her mit Intelligenz, ich zeig dir meinen neuen Witz. Hältst du mich für etwas flach? Ich hab nun mal die größte Jagd. Ich bin reich und ihr seid arm, euch ist kalt und mir ist warm. Ihr seid langweilig und gleich, ich bin anders, ich bin reich. Manche sind halt eben gleicher und ich bin reicher. Das ist wunderbar, das ist so wunderbar, wenn man alles haben kann, was man sich nur vorstellen kann. Moralapostel und andere Neider, Bausparer und Hungerleider. Wenn doch alle gern wie ich, nur haben sie nichts und trauen sich nicht. Seid ihr da etwa anderer Meinung? Dann schaut mal in das Volkeszeitung. Dicke Mütze und Skandale, Robben, Babys, arme Wale. Hey, wir sind nah ohne Höschen. Paris, zeigt euch mal ihr Döschen. Glaubt ihr, dass ihr auch drin wär? Wär Vater nicht ein Milliardär? Will ich deine Freundin poppen? Lad ich sie mal ein zum Shoppen? Bei mir ist alles abgefahren, bei dir. Da muss ich immer sparen. Ich bin reich und ihr seid arm. Euch ist kalt und mir ist warm. Ihr seid langweilig und gleich. Ich bin anders, ich bin reich. Manche sind halt eben gleicher und ich bin reicher. Das ist wunderbar, das ist so wunderbar. Ich bin reich und ihr seid arm. Euch ist kalt und mir ist warm. Ihr seid langweilig und gleich. Ich bin anders, ich bin reich. Manche sind halt eben gleicher.